Seit Anbeginn der Menschheit gibt es Kriege, Prostitution, Menschenhandel, Morde und ja, Drogen. Der Mensch hat es sich zu eigen gemacht, abhängig zu sein von Substanzen jeglicher Art. Er schnupft, raucht, trinkt, spritzt und ja, er hört. Und Musik, meine Freunde, ist die beste Droge von allen. Medizin, Medizin, Mundgestreckt, ballert es direkt in die Birne. Das ist es! Ja, meine Freunde, das ist verbales Kokain! Antibürgerstatus bestätigt.